Alia Begisheva erzählt in ihrer Kolumne, dass eine Horde schwitzender Jugendlicher an den See kam. Und die Jugendlichen sprangen dann alle ins Wasser. Haben Sie es gemerkt? In beiden Sätzen kommen Jugendliche vor, im Plural. Aber nur im zweiten Satz steht auch das Verb im Plural. Warum? Im ersten Satz heißt es, eine Horde Jugendlicher. Auch wenn die Jugendlichen hier im Plural stehen, steht Horde im Singular. Deshalb steht in der Regel auch das Verb im Singular. Im zweiten Satz stehen die Jugendlichen ohne weiteres Bezugswort. Das Verb steht dann natürlich im Plural. Es ist aber auch möglich, nach einer singularischen Mengenangabe, wie zum Beispiel Horde, Gruppe oder Menge, den Plural zu benutzen. Dann heißt unser Beispielsatz: Alia Begisheva erzählt in ihrer Kolumne, dass eine Horde schwitzender Jugendlicher an den See kamen. Mit dem Plural fokussiert sich der Sprecher auf die Bedeutung des Satzes. Hier geht es ja um mehrere Personen. Hören Sie nun die Sätze und entscheiden Sie, welche Verbform richtig ist. A oder B oder sind beide Formen möglich? Sprechen Sie nach dem Signal. Alia Begisheva kann nicht verstehen, warum eine Menge Menschen in Deutschland gerne an den Baggersee. A. Fährt. B. Fahren. C. Beides ist richtig. C ist richtig. Fährt und fahren. Sie fand es gut, dass hunderte Aktivisten für den Umweltschutz A. Demonstrierte. B. Demonstrierten. C. Beides ist richtig. B ist richtig. Demonstrierten. Hunderte ist Plural. Es war eine ernste Angelegenheit, dass die Gruppe von mehr als 100 Aktivisten von Freiburg bis nach Magdeburg A. Fuhr. B. Fuhren. C. Beides ist richtig. C ist richtig. Fuhr und fuhren. Alia Begisheva meint, dass nur wenige Prozent der in Deutschland lebenden Ausländer gern an den Baggersee. A. Fährt. B. Fahren. C. Beides ist richtig. B ist richtig. Fahren. Wenige Prozent ist Plural.